Fragment 012. Heiß und verschmutzt, liegst du vor mir, deine Flammen lodern nur schwach, ein Hauch von mir würde genügen, um dich zu töten. Dir ist es nicht bewusst, aber du lockst meine Versuchung ins Unerträgliche. Andere spielen mit, bewegen und berühren dich. Ich beobachte, still und leise, mache mir meine Gedanken und lasse der Zeit den Lauf. Schichten über Schichten, ziehen deine Umgebung, verschiedenartig, schlängeln sie sich übereinander und nebenher. Die Zeit wird es zeigen, was aus dir wird.